Die Wolken von Aristophanes, übersetzt von Ludwig Seger. Personen: Sokrates, Chärephon, Schüler des Sokrates, Strepsiades, Pheidippides, Pasias, Amynias, der Anwalt der guten Sache, der Anwalt der schlechten Sache, Zeugen, Sklaven, der Chor der Wolken. Erste Szene, Morgendämmerung, Straße einer Vorstadt von Athen, Wohnung des Sokrates, in deren Nähe das Haus des Strepsiades, in dessen Schlafzimmer man hineinsieht. Strepsiades, Pheidippides. Im Hintergrund Sklaven, alle schlafend auf ihrem Nachtlager. Strepsiades, erwacht und gähnt. Allmächtiger Zeus, welch ewig lange Nächte! Nein, zum Verzweifeln, willst denn gar nicht tagen? Den Hahnenschrei hab ich doch längst gehört. Die Sklaven schnarchen, sonst vertrieb man's ihnen. Mit der Faust agierend, auffahrend. Ein wahres Elend, der verdammte Krieg. Man muß sich scheuen, sogar die Kerls zu prügeln. Und auch mein hoffnungsvoller Junker dort, der wacht die ganze Nacht nicht auf und fahrzt in Geißfelldecken, fünffach eingewickelt, meinthalb. Ich deck mich zu und schnarche mit. Nach einer Pause. Ja, wenn ich schlafen könnte, au, das zwickt, das Zahlen, Rosse füttern, Schulden machen für dieses Früchtchen da. Und er, mit langen, gelockten Haaren, reitet er und fährt und träumt von nichts als Rossen. Ich verzweifle, so oft der Monat halb vorüber ist. Da rückt der Zins heran. He, Bube, Licht, und bring das Hausbuch. Muss doch nachsehen, wem ich alles schuld und was die Zinsen machen. Ein Sklave bringt Licht und Buch. Lass sehen, was bin ich schuldig? Pasias, 12 Pfund. Dem Pasias, 12? Wofür? Aha, der Goldfuchs, den ich kauft. Ein Auge gäb ich darum, hätt ich gespart die goldenen Füchse. Pheidippides im Schlafe. Philon, das geht nicht, fahr auf deiner Bahn. Strepsiades, da habt ihr's, das ist gerade mein Ruin, von nichts als Rossen spricht er selbst im Traum. Pheidippides, wie oben, wie viele Fahrten gilt's mit dem Gespann? Strepsiades, mir gilt's, mich, deinen Vater jagst du rum. Liest weiter im Buch. Pasias, was lastet sonst für Schuld auf mir? Amynias, für Rat und Sitz 3 Minen? Pheidippides, wie oben, fort mit dem Ross zur Schwemm und dann nach Haus. Strepsiades, lauter, mich schwemmst du weg von Haus und Hof, du Schlingel. Der will sein Geld zurück, 10 andere drohen, mich auszufänden für die Zinsen. Pheidippides, erwachend. Vater, was stöhnst und wälzt du dich die ganze Nacht? Strepsiades, die Brummer beißen mich zum Bett hinaus. Pheidippides, hör, Alter, lass mich noch ein wenig ruhen. Strepsiades, schlaf du nur zu, die ganze Schuldenlast, das sag ich dir, fällt doch auf deinen Kopf. Verdammte Kupplerin, die mich beschwatzt, dass ich zum Weibe deine Mutter nahm, das schönste Leben hätt ich auf dem Lande, hübsch durcheinander, recht im Speck und Dreck, behaglich unter Honig, Woll und Trestern. Da nahm ich Bauer aus dem Haus Megakles, Megakles Nichte, städtisch, üppig, stolz und flott, die eingefleischte Kösyra. Als ich mit der das Hochzeitbett bestieg, roch ich nach Hefe, Päs und schmutzger Wolle, sie nach Pomade, Schmink und Zungenküsschen, Hof, Pfad, Verschwendung, Schlemmerei und Buhlschaft. Faul war sie nicht, o nein, sie zettelte am Webstuhl, und ich zeigt ihr oft mein Wams und sprach verblümt: Frau, du verzettelst viel. Der Sklave: In unserer Lamp ist nicht ein Tropfen Öl. Strepsiades: Was brennst du denn auch die versoffne Ampel? Komm her, ich will dir. Schlägt nach ihm. Sklave: Aber, Herr, warum denn? Strepsiades: Was steckst du grad den dicksten dort hinein? Sklave ab. Danach, als uns dies Söhnchen ward beschert, will sagen, mir und meiner wackern Ehefrau gleich zankten wir uns über seinen Namen. Sie wollt ein Hippos dran, nen Ritternamen, Philipp, Charib, Xantip, Kallipides, ich nach dem Großpapa, Phaidonides. Wir stritten hin und her, bis wir zuletzt eins wurden, ihn Phaidippides zu nennen. Sie nahm ihn auf den Arm und streichelt ihn. Wenn du mal groß bist und im Purpurrock zur Stadt fährst, wie Megakles, nein, wenn du im Schafpelz, fiel ich ein, vom Pheleuswald heim mit den Ziegen fährst, wie einst dein Vater, was half's? Auf meine Lehren hört er nicht und hat mir nun auch Hab und Gut verrösselt. Da sinn ich nun die Nacht durch hin und her, und einen Ausweg hab ich nicht gefunden. Nein, göttlich, einzig, folgt er mir, bin ich geborgen. Vor der Hand will ich ihn wecken, doch ja recht sanft. Lass sehen, wie mach ich das? Phaidippides geht an sein Lager. Phaidippideschen, Phaidippides. Vater, Strepsiades, komm, küsse mich und gib mir deine Hand. Phaidippides steht auf. Da, und was weiter? Strepsiades, sag, hast du mich lieb? Phaidippides, das weiß Poseidon dort, der Gott der Rosse. Strepsiades, ich bitt dich, lass den Rossgott aus dem Spiel, der hat mich in das Herzeleid gebracht. Nein, wenn du in der Tat mich zärtlich liebst, dann folge mir, mein Sohn. Phaidippides, was soll ich denn? Strepsiades, kehr um von Stund an, führ ein anderes Leben und geh und lerne, was ich dir empfehle. Phaidippides, sag nur, was willst du? Strepsiades, folgst du auch? Phaidippides, ich folge beim Dionys. Strepsiades, komm her, da schau hinaus, siehst du das Pförtchen und das Häuschen dort? Phaidippides, ich seh es, Vater, und was ist's damit? Strepsiades, das ist die Werkstatt tiefgelehrter Denker, da wohnen Männer, die beweisen dir, der Himmel sei ein mächtiger Backofen, der uns umgibt, und wir die Kohlen drin. Die lehren dich fürs Geld die Kunst, mit Worten recht oder unrecht glücklich zu verfechten. Phaidippides, wer sind denn die? Strepsiades, die Namen weiß ich nicht, Ideologen, Herrn von Stand und Bildung. Phaidippides, paar Schurken sind's, die kenn ich wohl, du meinst die blassen, windigen Barfüßer, jenen besessenen Sokrates und Chärephon. Strepsiades, pst, pst, so schwatze doch nicht wie ein Kind, und liegt dir was am Brotkorb deines Vaters, dann halte dich an sie und lass das rösseln. Phaidippides, nein, beim Dionys, und wenn du auch die schönsten Walachen des Leagoras mir schenktest. Strepsiades, mein Liebstes auf der Welt, geh hin, studiere mir dort. Pheidippides. Was soll ich denn für dich studieren? Strepsiades. Sie, die verstehen sich auf zwei Künste dort, die Kunst der guten und der schlechten Sache. Der Redner, der der schlechten sich bedient, gewinnt. Und wenn er zehnmal Unrecht hätte, nun sieh, wenn du die schlechte Kunst mir lernst, dann kriegt kein Gläubiger von allem Geld, das ich für dich geborgt, nen Obolos. Pheidippides. Das kann ich nicht, so käsegelb wie die, wie könnt ich noch ins Aug den Rittern sehen? Strepsiades. Dann bei Demeter, friss woanders, du, ja, du, dein Rennpferd und dein Sattelgaul, ich jag dich aus dem Haus, verdammter Schlingel. Pheidippides. Was scher ich mich um dich, mein Ohm Megakles, lässt mich nicht ohne Ross, ich geh zu dem, ab. Strepsiades, allein, da lieg ich nun, ich steh auch wieder auf, mit Gottes Hilfe lern ich selbst noch was, ich selber geh jetzt in die Denkerklause, geht auf Sokrates Wohnung zu, bleibt stehen, doch werd ich, alt, vergesslich, langsam wie ich bin, kapieren all die Düftelein? Entschlossen. Nur zu. Was zaudr ich da noch lang? Wohl an. Ich klopf einmal. He, Junge, Jüngelchen. Ein Schullar kommt heraus. Der Schullar. Zum Henker auch. Wer klopft da an die Tür? Strepsiades. Strepsiades, Sohn Pheidons von Kikyna. Schullar. Du roher Mensch, bar aller Zucht des Denkens, so barsch zu klopfen, ein Begriff, soeben im Werden, ward durch dich zur Fehlgeburt. Strepsiades. Verzeih, ich bin halt bäurisch aufgewachsen, doch sag, was ist das mit der Fehlgeburt? Schullar. Nur den Schularen wird das anvertraut. Strepsiades. Dann sag du mir's nur frei, denn als Schular komm ich hierher zur Philosophenklause. Schular. Nun denn, allein betracht es als Geheimnis. Den Chärephon fragt Sokrates soeben, wie viel Flohfüße weit ein Floh wohl hüpft. Dem Meister nämlich sprang just auf den Kopf ein Floh, der Chärephon am Aug gestochen. Strepsiades. Wie hat er das gemessen? Schullar. Hör und staune. Er fängt den Floh, lässt Wachs zergehen und taucht ihn mit den Füßen drein. Das Ding erkaltet. Pantoffeln trägt der Floh, ganz angegossen. Die nimmt er ab und misst damit die Weite. Strepsiades. Großmächt'ger Zeus, das nenn ich Geist und Scharfsinn. Schullar. Was sagst du erst, wenn du von einer andern Idee des Meisters hörst? Strepsiades. Von welcher sprich? Schullar. Denk, Chärephon aus Sphettos fragt ihn jüngst, wofür er sich entscheid, ob durch das Mundstück die Schnaken singen oder durch den Bürzel. Strepsiades. Ei, und wie löst er dann die Schnakenfrage? Schullar. Er sprach, der Darmkanal der Schnaken ist sehr eng, da drängt die eingepresste Luft nun mit Gewalt sich durch dem Bürzel zu, und weil die Öffnung plötzlich sich erweitert, fährt mit Musik der Wind zum Loch heraus. Strepsiades. So wär ein Schnakenloch ne Art Trompete, heil dem a posteriorisch tiefen Forscher. Wer so durchdringt den Hintern einer Schnake, kriecht leicht auch durch die Gänge der Justiz. Schullar. Jüngst freilich kam um einen Kraftgedanken er durch ne Eidechs. Strepsiades. Ei, Wieso? Lass hören. Scholar. Nacht war's. Des Mondes Bahn und Wechsel eben erforschend, sah er auf mit offenem Mund, da schmeißt vom Dach herab auf ihn das Tierchen. Strepsiades, lachend. Ein lustig Tierchen, schmeißt auf Sokrates. Scholar, hör, gestern Abend hatten wir nichts zu essen. Strepsiades, ei nun, wie griff er's an, euch Brot zu schaffen? Scholar, im Ringhof streut er feine Asche hin, nahm einen Bratspieß, bog ihn krumm und, husch, hat er ein Opferstück vom Tisch gezirkelt. Strepsiades, was? Und wir staunen noch den Thales an. Geschwind, mach auf die Philosophenklause, ich muß ihn sehen, den Sokrates. Mich schülert's ganz entsetzlich, tu mir auf. Durch die geöffnete Türe sieht man in die gemeinsame Studierstube der Philosophen hinein. Der Meister hoch oben in einer Hängematte, die Schüler zusammengekauert am Boden zwischen mathematischen Instrumenten und Bücherrollen. Strepsiades fährt zurück. Herakles, was sind das für Wundertiere? Scholar, du staunst? Wie kommen sie dir vor? Strepsiades, wie die von Pylos, die spartanischen Gefangenen. Was sehen denn die so bleich und stier zur Erde? Scholar, sie suchen, was die Erde birgt. Strepsiades, haha, sie suchen Zwiebeln. O, bemüht euch nicht, ich zeig euch, wo recht schöne große stecken. Was tun denn die, gebückt, die Nas am Boden? Scholar, sie spähen dem Urgrund nach, tief unterm Hades. Strepsiades, ihr Hintere aber schaut ja auf zum Himmel. Scholar, der treibt Astronomie auf eigne Hand. Leise zu den Scholaren, die neugierig herbeikommen, hinein, wenn er uns jetzt bemerkte, fort. Strepsiades, so lass sie doch, sie sollen bleiben, bis ich ihnen mein Geschäftchen vorgetragen. Scholar, nein, nein, beileib, sie dürfen nicht so lang hier außen bleiben an der frischen Luft. Strepsiades, folgt den Scholaren, die sich zurückziehen, bis an die Schwelle und erblickt einen Globus. Bei allen Göttern, sprich, was ist dann das? Scholar, Astronomie, mein Freund. Strepsiades, auf einen Messtisch deutend, und dieses da? Scholar, Geometrie. Strepsiades, wofür ist das denn gut? Scholar, um Land zu messen. Strepsiades, wie? Verlostes Land? Scholar, Land überhaupt, das Erdreich. Strepsiades, ganz charmant, das ist doch was fürs Volk, erklecklich, praktisch. Scholar, auf eine Landkarte zeigend. Hier ist die ganze Erde. Siehst du hier Athen? Strepsiades, das soll Athen sein. Seh mir einer, wo sitzt denn da auch nur ein einziger Richter? Scholar, verlass dich drauf. Hier siehst du Attika. Strepsiades, wo sind denn meine Landsleut in Kikyna? Scholar, da drinnen stecken sie, sieh her, daneben liegt auch Euböa, hier lang hingestreckt. Strepsiades, weiß schon, wir und Perikles streckten's hin, wo ist denn Lacedämon? Scholar, wo? Da, hier. Strepsiades, kopfschüttelnd, so nah bei uns, studiert doch ernstlich drauf, dass ihr das Nest da wegschafft, weit von uns. Scholar, du Narr, das geht nicht. Strepsiades, ei, so geht zum Schinder, sieht in die Höhe und erblickt den Sokrates. Wer ist denn der dort in der Hängematte? Scholar mit gedämpfter Stimme. Er. Strepsiades laut. Wer er? Scholar. Sokrates. Strepsiades. Du, Sokrates? Sokrates bleibt unbeweglich. Zum Scholaren. Du, schrei mir ihn einmal recht tüchtig an. Scholar geht hinein und macht sich zu tun. Ruf du ihn selbst, ich habe keine Zeit. Strepsiades. He, Sokrates! Sokrateschen, du dort! Stimme aus der Höhe. Was rufst du mich, du Sohn des Staubes? Strepsiades. Nein, aber sag, was machst du denn da oben? Sokrates, langsam und feierlich. In Lüften schweb und Helios überseh ich. Strepsiades. So, über unsere Götter siehst du weg? Warum denn hoch im Korb und nicht am Boden? Sokrates. Wie könnt ich wahr das Überirdsche deuten, wenn schwebend nicht des Geistes zarter Äther mit dem verwandten Element sich mischte? Umsonst vom Boden unten schau dich auf nach oben, denn die Erde zieht zu sich unwiderstehlich des Gedankens Tau. Ein Beispiel hast du an der Brunnenkresse. Strepsiades. Was sagst du da? Das Denken zieht den Tau der Kresse zu. Hör, Sokrateschen, komm zu mir herunter, ich will was lernen, komm und sei mein Lehrer. Sokrates lässt sich herab. Was willst du lernen? Strepsiades. Reden, lieber Mann, die Zinsen und die groben Gläubiger, denk, die plündern Fänden, ziehen mich völlig aus. Sokrates. Wie kamst du denn in Schulden, dummer Mensch? Strepsiades. Rossfieber heißt die Krankheit, die mich frisst. Jetzt lehre mich von deinen beiden Künsten die, nichts zu zahlen, und das Honorar erleg ich gleich, das schwör ich bei den Göttern. Sokrates. Bei welchen Göttern? Denn die Götter sind hier abgeschätzte Münz. Strepsiades, wie schwört denn ihr bei Eisernen, wie's in Byzanz gebräuchlich? Sokrates, willst du der Götterwesen aus dem Grund begreifen lernen? Strepsiades, ja, bei Zeus, womöglich. Sokrates, und mit den Wolken selber Zwiesprach halten, die unsere Götter sind? Strepsiades, das möchte ich gern. Sokrates deutet nach einem Lotterbett. So setze dich auf diesen heil'gen Sitz. Strepsiades, das kann ich schon, da sitz ich. Sokrates, so, jetzt nimm den Kranz. Strepsiades, wozu den Kranz? Ängstlich, ach, Sokrates, wollt ihr mich opfern wie den Athamas? Sokrates, mitnichten, solches tun wir stets, wenn einer wird eingeweiht. Strepsiades, was hab ich denn davon? Sokrates, setzt ihm einen mit Sand und Staub bedeckten Kranz aufs Haupt. Ein Sprecher wirst du flink, gewandt, gerieben, wie Mehlstaub sein. Strepsiades, dem der Staub ins Gesicht fällt, schüttelt sich. So halt doch still! Strepsiades, wahrhaftig, so ist's, schon bin ich um und um voll Staub. Sokrates, mit Salbung. Andächtiges Schweigen geziemt dem Greis, und es lausche sein Ohr dem Gebete. Betend. Allwaltende Herrin, unendliche Luft, die du hältst in der Schwebe den Erdball, und du strahlender Äther, ihr Göttinnenheer, Blitz, Donner und Hagel gewaltig, erhebt euch, erscheinet erhabene Frauen in den Höhen dem sinnenden Forscher. Strepsiades. Nein, ich bitte, noch nicht. Lass den Mantel mich erst um den Kopf ziehen, wieder die Nässe. Verdammt, dass ich heut auch gerade von Haus bin gegangen ohne den Filzhut. Sokrates. Kommt, kommt, hochheilige Wolken, und gönnt ihm den Anblick eurer Gestalten, wo ihr immer verweilt auf Olympos Höhn, den beschneiten Heiligen oder in Vater Okeanos Gärten, vereint mit den Nymphen zum festlichen Reigen, ob am flutenden Nil ihr soeben die Flut in goldenen Eimern heraufzieht, ob ihr schwebt am mäotischen See oder fern auf dem schneegen Gipfel des Mimas, wo ihr seid, o erhört mich und schauet mit Huld auf das Opfer der heiligen Weihe. Chor der Wolken, noch unsichtbar, Blitz und Donner. Schwimmende Wolken ans Licht ziehen wir, die leuchtenden ewig Beweglichen, Unversieglichen, ziehen herauf aus dem Schoße des tosenden Vaters Okeanos, auf zu den waldigen Gipfeln der Berge, schauen nieder auf fernhin erglänzende Zinnen, auf Saaten, hinab auf die säugende heilige Erd und die göttlichen rauschenden Ströme bis hin zu des wogenden, stöhnenden Meeresflut. Denn unermüdet, ja, leuchtet das Auge des Äthers, schwimmend in heitrer Klarheit. Auf denn, wir schütteln von unsern unsterblichen Leibern die tauige Hüll, und mit leuchtendem Aug überschauen wir die weite Erde. Blitz und Donner. Sokrates. Ihr erhabenen Wolken, ihr habt mich erhört und erscheint mir von Auge zu Auge, zu Strepsiades. Und vernahmst du die göttliche Stimme und den Knall des rollenden heiligen Donners, Strepsiades? O gewisslich, ich bet, ihr Erhabenen, euch an, und es drängt mich, den Knall zu erwidern. Ach, es kommt mir, es kommt! So entsetzliche Furcht, solch Zittern und Beben ergreift mich, ob ihr gut dazu seht oder nicht, ich vermag es nicht länger zu halten, ich kacke. Sokrates, Mensch, lass mir die Possen, geriere dich nicht wie die teuflischen Hefengesichter. Andächtige Stille, der Göttinnen Schar, sie naht sich mit heil'gem Gesange. Chor. Jungfrauen mit tauendem Haar schweben wir hin zu Athenes gesegneten Gauen, des Kekrops Helden erzeugende, liebliche Flur zu schauen, die das Geheimnis mystischer Feier ward, wo sich das Heiligtum öffnet, am Feste der Weihe den Schauenden dort, wo Geschenke, Bilder und ragende Tempel die himmlischen Götter verherrlichen, festliche Züge der Frommen, der Seligen, Jubel der Blumenbekränzten und Schmausenden, wechselnd im Tanz der Horen, heut mit dem nahenden Lenze des Bacchos fest, fröhlich mit Tanz und Gesang um die Wette zum helltönenden Klang der Flöten. Strepsiades, ich beschwöre dich bei dem allmächtigen Zeus, wer sind sie denn, Sokrates, die da, die so prächtig singen, so furchtbar schön, Halbgöttinnen, sollte man glauben. Sokrates, bewahre, die himmlischen Wolken sind's, der müßigen göttliche Mächte, die Gedanken, Ideen, Begriffe, die uns Dialektik verleihen und Logik und den Zauber des Worts und den blauen Dunst über Tölplung, Floskeln und Blendwerk. Strepsiades, drum ist mir doch auch, da ihr Lied ich vernahm, meine Seel in den Äther entflogen und versucht jetzt schon dialektisch den Rauch zu zerlegen in seine Atome. jeden Satz zu zersetzen mit Sätzchen und fein auf die Silben mit Silben zu stechen. Drum verlangt es mich sehr, wenn es irgend erlaubt, sie von Antlitz zu Antlitz zu schauen. Sokrates. So blicke nur hin nach dem Panes dort, schon seh ich gemessenen Schrittes sie herniederwandeln. Strepsiades. Ei, zeig mir doch, wo? Sokrates. Dort rücken heran sie in Masse durch Schluchten und Büsche, dort seitwärts herab, siehst du? Strepsiades. Das begreif mir ein anderer, ich seh sie ja nicht. Sokrates. An dem Eingang dort, Strepsiades. Eine Spur kaum seh ich von ihnen. Der Chor der Wolken tritt in die Orchestra ein. Sokrates. Aber jetzt doch wohl, sonst glaub ich, du hast Schmalzklumpen wie Kürbsen im Auge. Strepsiades. Beim Zeus, ja, ja, ihr Erhabnen, ich seh, schon wimmelt der Boden von Wolken. Sokrates, und du wusstest es nicht, und du glaubtest es nicht, dass sie Göttinnen sind und unsterblich? Strepsiades, meiner Seel, ich sah sie mein Lebtag an für Tau und Nebel und Dünste. Sokrates, so, so, und du weißt also nicht, dass sie, die Sophisten, die vielen, ernähren, Quacksalber, Propheten echt turischen Stamms, brillantringfingerige Stutzer, dithyrambische Schnorkelfersdrechsler zuhauf, sternschnuppenbeguckende Gaukler. Sie füttern sie alle, das müßige Volk, das ihnen zu Ehren Lob singet. Strepsiades, drum singen sie auch von des feuchten Gewölks blitzschlängelnd, verheerendem Sturmschritt, von der duftigen, tauig, krummklauigen Schar, Luftmeer durchschwimmender Vögel und von Wassergüssen des Regengewölks, und für diese Ergüsse verschlingen sie die leckersten Stücke des prächtigsten Aals und die köstlichsten Kramitzvögel. Sokrates. Und verdienen sie das um die Wolken denn nicht? Strepsiades. Meinthalben, erklär mir nur eines, wenn sie Wolken doch sind leibhaftig, wie kommt's, dass wie sterbliche Weiber sie aussehen, die droben, die sind doch wahrhaftig nicht so. Sokrates, ei nun, und wie sehen denn die aus? Strepsiades, das kann ich so recht nicht beschreiben, ich mein, wie ein Haufen verzettelter Wolle, von Weibern einmal nicht die mindeste Spur, und die da, die haben ja Nasen. Sokrates, du, gib einmal Antwort, ich frage dich. Strepsiades, schnell, nur heraus damit, ohne Präambel. Sokrates, hast du nie in der Höhe eine Wolke gesehen, an Gestalt gleich einem Zentauren, oder Panthertier, oder Wolf, oder Stier? Strepsiades, ei, warum nicht, aber was soll das? Sokrates, sie geben sich jede beliebige Gestalt zum Exempel. Sie sehen einen geilen, langhaarig verwilderten Bubenfreund, unter andern den Sohn Xenophantos. Gleich äffen sie nach des verrückten Figur und verwandeln sich selbst in Zentauren. Strepsiades. Was machen sie denn, wenn sie Simon sehen, mit der Hand in dem Säckel des Staates? Sokrates, sie zeichnen ihn treu ganz nach der Natur und verwandeln sich selber in Wölfe. Strepsiades, so, drum, als sie gestern Kleonymos sahen, den Schildwegwerfer, da wurden sie beim ersten Blick auf die Memme sogleich in flüchtige Hirsche verwandelt. Sokrates. Und weil sie den Kleisthenes, den dort, erblickt, du siehst ihn, drum wurden sie Weiber. Strepsiades zum Chor. Nun, so seid mir gegrüßt, ihr erhabenen Frauen, wenn einem tut mir den Gefallen und lasst ihr durchlauchtigen Tönen einmal die himmeldurchrollende Stimme. Chor zu Strepsiades. Sei mir auch gegrüßt, du bemooster Greis, du ideenverfolgender Weidmann. Zu Sokrates. Hoher Priester des Gallimathias, auch du, tu kund dein Verlangen, wir hören, denn der Überschwänglichen keinem fürwahr von der Zunft der Sophisten verleihen wir Gehör als etwa dem Prodikos, der es verdient durch Weisheit und Tiefsinn und dir, weil du breit durch die Straßen stolzierst und die stierenden Augen umherwirfst, stets barfuß gehst und den Leib kasteist und die Nas als der unsere so hoch trägst. Strepsiades. Alle Welt, wie erhaben die Stimme tönt, majestätisch, übernatürlich. Sokrates. Kein Wunder, die einzigen Götter sind sie, und das andere ist all Larifari. Strepsiades. Wie? Zeus, der olympische Zeus, der soll kein Gott sein, nicht existieren? Sokrates. Nur nicht albern, was faselst du da mir von Zeus? Es gibt keinen Zeus. Strepsiades. Ei, was sagst du? Und wer regnet denn dann? Das musst du nun doch mir vor allen Dingen erklären. Sokrates. Wer? Diese, sonst niemand. Das will ich dir gleich mit gewichtigen Gründen beweisen. Du, sag mir einmal, ob du jemals den Zeus hast regnen sehen ohne Wolken? Bedenk doch, ein Regen aus blauer Luft und die Wolken sind dann wohl auf Reisen. Strepsiades. Bei Apollon, das sitzt ja wie angeschweißt. Das hast du vortrefflich bewiesen. Sonst freilich, da glaubt ich, wenn Zeus durch ein Sieb sein Wasser abschlage, dann regne's. Jetzt sag mir, wer macht denn den Donner? Denn sieh, da fahr ich halt immer zusammen. Sokrates. Sie donnern, wenn übereinander gerollt sie sich wälzen. Strepsiades. Tollkühner, was sagst du? Sokrates. Wenn in reichlichem Maße mit Wasser gefüllt sie von innen getrieben dahinziehen, erdwärts durch die Schwere des Regens gedrückt, dann stürzen die wogenden Wasser sich übereinander und bersten entzwei und krachen und poltern im Platzen. Strepsiades, wer treibt sie denn aber? Das ist doch Zeus, der sie nötigt, sich fortzubewegen? Sokrates, nein, Mensch, der ätherische Wirbel ist's. Strepsiades, Wirbel? Ich kenne den Gott nicht, Zeus also ist nicht, und an seiner Stadt regiert so ein Zeisig, der Wirbel. Doch immer noch hast du mir eins nicht erklärt, dies Donnern und Krachen und Wettern. Sokrates. Ei, hörst du denn nicht, was ich eben gesagt von den Wolken, den Wassergefüllten, wie sie übereinander sich stürzen, gebläht und zusammengeworfen zerplatzen? Strepsiades. Wie versteh ich denn das? Sokrates. Nun, so merk einmal auf, an dir selber mach ich dir's deutlich. Ist dir's nie an den Panathenäen passiert, dass dein Magen mit allerlei Brühen überfüllt, dir mit Knurren Molesten gemacht, mit Reißen und Blähen und Rumpumpeln? Strepsiades. Beim Apollon, gar oft, und da währt es nicht lang, und es wurmt mir und fährt durch die Därme. So eine lumpige Brüh, die verführt einen lahm und tut akkurat wie der Donner, erst halb laut nur, bumm, bumm, bumm, bumm, dann vernehmlicher schon, bum, bum, bis donnernd gerad wie die Wolken zuletzt es herausfährt. Bu, bu, bu, bum, bum. Sokrates, drum sieh, wenn dein Bäuchlein winzig und klein so gewaltige Bum, Bums herausfahrst, wie entsetzlich muß erst in erhabenen Raum rumoren das Rollen des Donners. Strepsiades, ich verstehe, drum sind sich auch Donner und Furz so ähnlich im brummenden Tone. Nun aber der Blitz, wo kommt er denn her und sein feuriges Leuchten und Zünden, der, wenn er uns trifft, uns zur Asche verbrennt und wenn er nicht tötet, doch röstet. Den sendet doch Zeus, das ist klar wie der Tag, meineidige Sünder zu strafen? Sokrates, o du antediluvianischer Kauz, o du märchengläubiges Mondskalb, meineidige soll er erschlagen? Warum zerschmettert er dann nicht den Simon, den Kleonymos nicht, den Theoros nicht, und was machen sich die aus einem Meineid? Wo schlägt er denn ein? In sein eigenes Haus auf Sunions heiliger Spitze und in stämmige Eichen. Was fällt ihm denn ein? Meineidige Eichen, man denke. Strepsiades, weiß nicht, doch es scheint, was du sagst, das ist wahr. Nur erkläre mir noch, was der Blitz ist. Sokrates, wenn, auf die Wolken deutend, in diesen ein trockener Wind sich verfängt, der empor in die Lüfte gewirbelt, dann schwellt er sie auf wie Blasen und fest zusammengepresst durch die Spannung zersprengt er sie plötzlich und drängt mit Gewalt sich heraus aus der platzenden Masse und vom Stoß und der heftigen Reibung entflammt, mit Sausen und Zischen verglüht er. Strepsiades, ei der Tausend! Aufs Haar ganz dasselbe ist mir am Diasienfeste begegnet. Meine Vetterschaft hatte ich zu Gast und briet eine Magenwurst. Potz, da vergess ich, sie zu stechen zur Zeit, und da schwillt sie nun auf, und plötzlich zerplatzt sie und spritzt mir grad in die Augen den ganzen Dreck und verbrennt das Gesicht mir erbärmlich. Chorführerin zu Strepsiades, o du Menschensohn, der du trachtest, von uns ausströmende heilige Weisheit zu erlernen, wie groß, wie beglückt wirst du, wie berühmt in Athen und Hellas, wenn stark dein Gedächtnis, tiefsinnig dein Geist, für Strapazen und Hunger und Kummer unempfindlich, und wenn du nicht müde wirst vom Spazierengehen und Stehen, wenn du frierst ohne Murren, wenn ohne Verdruss du ein Frühstück weißt zu entbehren, wenn du meidest den Wein und den Turnplatz fließt und die übrigen Werke der Torheit, wenn du allzeit, wie dem verständigen Mann es geziemt, für das Höchste es achtest, im Handel und Wandel mit fertiger Zung als Sieger das Feld zu behaupten. Strepsiades, was das nun betrifft, starrsinnigen Kopf, Bettdecken umwälzendes Grübeln, unverwöhnten nüchternen Magen dazu, gegen Wasser und Brot nicht rebellisch, da sei du nur ruhig, da lass ich auf mir, wenn es sein muß, hämmern und schmieden. Sokrates, und erkennst du nun auch gleich uns fortan, daß kein anderes göttliches Wesen existiert, denn allein diese heiligen drei, das Chaos, die Wolken, die Zunge, Strepsiades. Mit den andern verliere ich, und wenn sie mir auch auf der Straße begegnen, kein Wörtchen, noch werd ich an sie Speisopfer und Trank und Weihrauchkörner verschwenden. Chorführerin. So rede getrost, was verlangst du von uns? Wir werden dich sicher erhören, da du eher uns gern und Bewunderung zollst und bemüht bist, weise zu werden. Strepsiades. Durchlauchtige Frauen, dann bitt ich euch nur um ein kleines. Gewährt mir die Gnade, lasst 100 Meilen als Rednergenie mich vor allen in Hellas voraus sein. Chorführerin. Wir gewähren die Bitte. Von Stund an soll es nicht einem gelingen, dass öfter als du er Gesetzesentwürfe beim Volk durchsetze mit glänzender Mehrheit. Strepsiades. Nach politischer Größe gelüstet mich's nicht. Ich befasse mich nicht mit Gesetzen. Strepsiades strebt für sich selbst nur, das Recht zu verdrehen, zu entschlüpfen den Zinsherrn. Chorführerin. Eine Kleinigkeit das, den bescheidenen Wunsch, wie sollten wir den nicht erfüllen? Übergib dich getrost nur mit Leib und Seel der Behandlung unserer Priester. Strepsiades. Das tue ich im vollen Vertrauen auf euch, ich muß, denn ich steck in der Klemme, ruiniert durch die Füchse und die Rappen und dann durch die unglückselige Heirat. Ich gehöre den Herrn mit Leib und Seel, was sie wollen, ich tu's und ich trage es ja gern, Durst, Hunger und Prügel und Hitz und Frost, ja, lasst sie das Fell mir vom Leibe ziehen. Und studiere ich mich nur aus den Schulden heraus, tituliere mich dann nach Belieben die Welt, frech, naseweiß, grob, maulfertig, infam, Unflat, Aufschneider, Lügenschmied, Rechtsfälscher, mit allen Hunden gehetzt, Schwadronneur, Windfahne, Fuchs, Klappermaul, Nasrümpfer, Scharwenzler, aufdringliche Klett, Aas, Neidhart, Galgenstrick, Lumpenhund, Arschleckergesicht, mag, wem es beliebt, auf der Gasse mir nach diese Titel schreien, nur zugeschimpft, meintwegen, fragt mich zu Würsten bei der Demeter und gebt sie den Herrn Philosophen zu fressen. Chorführerin. Nun, das nenne ich einmal herzhaft, unerschrocken, rasch entschlossen, sei gewiß. Lernst du hier fleißig, so ragt an das Himmelgewölbe deines Namens Glorie. Strepsiades. Und was wird's dann mit mir? Chorführerin. Die seligsten Tage mit uns, beneidet von allen, verlebst du, hochbeglückter. Strepsiades, aber werd ich es auch noch wirklich erleben? Chorführerin, scharenweis werden an deiner Schwelle die Leute sich tagtäglich lagern, um sich mit dir zu besprechen, dich, wenn es glückt, zu befragen und in Prozessen und Händeln um schwere Summen mit dem erfahrenen Anwalt sich zu beraten mit dir. Zu Sokrates. Nimm du ihn jetzt vor, diesen Alten, und gib von dem Unterricht ihm einen Vorschmack. Jag auf die Gedanken in seinem Kopf, sieh, ob er kapiert, und sondier ihn. Sokrates. Nun denn, sag an, wie ist dein Naturell, damit ich weiß, mit welchen neuen Waffen ich demgemäß dich anzufassen habe. Strepsiades. Was, Henkers, denkst du Sturm auf mich zu laufen? Sokrates: Nein, lass mich vor der Hand nur eins dich fragen. Hast du Gedächtnis? Strepsiades: Zweierlei, bei Zeus. Eins, wenn mir jemand schuldet, sehr verlässlich. Das andere, schuld ich einem, sehr vergesslich. Sokrates: So wirst du doch geschickt zu reden haben. Strepsiades: Zum Reden? Nein, doch desto mehr zum Rapsen. Sokrates: Du willst studieren? Strepsiades: Sei nur ruhig, es geht. Sokrates: Nun gut, so pass mal auf. Lass mich was Tiefes, was Metaphysisches fallen. Schnapp es auf. Strepsiades: Aufschnappen soll ich wie ein Hund den Tiefsinn? Sokrates: Barbarisch, roher Bauer, der du bist, du brauchst wohl, fürcht ich, Prügel, alter Kerl. Was machst du, wenn dich einer schlägt? Strepsiades: Ich lasse mich schlagen, pass auf Zeugen, und dann fasse vor Amt ihn und fülle mir die Kasse. Sokrates: Komm, leg den Rock ab. Strepsiades: Ängstlich: Was verbrach ich denn? Sokrates: Nichts. Unbekleidet tritt man hier nur ein. Strepsiades: Ich kam ja nicht, gestohlenes Gut zu suchen. Sokrates: Leg ab, wozu die Possen? Strepsiades: Legt Oberkleid und Schuhe ab. Nur noch eins, wenn ich recht fleißig bin und eifrig lerne, sag, welchem deiner Schüler gleich ich dann? Sokrates: Du wirst an Geist ein zweiter Chärephon. Strepsiades: Um Gottes Willen, ein lebendiger Leichnam. Sokrates: Genug der Faxen, komm und folge mir, sogleich, nur schnell. Strepsiades: So gib mir in die Hand doch einen Honigkuchen, denn mir bangt, als wenn ich in Trophonios Höhle stiege. Sokrates: Geh zu, was tappst du um die Tür herum? Beide hinein. Chor: So gehe mit Glück, wie dein Mut es verdient, dein entschlossener Sinn, heil und gelingen dem Mann, der, soweit er im Alter vorgerückt schon, dennoch den Geist in Studien taucht, jugendlich frisch und seinen Kopf, hart und ergraut, gibt in die Zucht des Denkens. Chorführerin: Lasst mich, ihr Athener, einmal euch die Wahrheit sagen frei, lautre Wahrheit beim Dionys, der mich groß gezogen hat. So gewiss ich heute den Preis wünsch als Meister meiner Kunst, traun, so wahr ist's, dass ich gebaut nur auf eure Kennerschaft und den Wert des komischen Stücks, das ich für mein Bestes hielt, als ich euch zu kosten es bot, euch zuerst, dies Stück, das mir wohl die meiste Mühe gemacht. Dennoch zog man plumpe Kerls unverdienterweise mir vor. Dieses Unrecht klag ich euch weisen Kennern, denen zulieb ich mir all die Mühe gab. Nicht als gäb ich unter euch selbst die Vernünft'gen treulos auf, weiß ich doch, dass Männern wie ihr, die man anzureden schon glücklich ist, mein lüderlich und tugendsam einst wohl gefiel, jenes Erstlingsfrüchtchen. Ich war Jungfer noch und heimlich mußt ich's gebären, mütterlich nahm auf das ausgesetzte Kind eine andere, aber ihr selbst ward ihm Vater, Lehrer, Freund. Seitdem ist mir sicher verbürgt eure Einsicht, eure Gunst. Gleich Elektra kommt sie denn nun diesmal die Komödie, um zu finden, wenn es ihr glückt, solch erprobte Kennerschar. Ihres Bruders Locke, wofern sie sie findet, kennt sie wohl. Seht, wie sie sich züchtig gebärt, vorn herunter angenäht, lässt sie nicht das lederne Ding hängen, baumeln, feuerrot an der Spitz und fürchterlich dick, schlimmen Buben nur zum Spaß, spottet auch Kahlköpfe nicht aus, hopst im Kordax nicht herum, lässt nicht alte Männer den Stock deklamierend schwingen auf die Mitspieler, ärmlicher Spaß, Antwort auf gemeinen Witz, stürmt auch nicht mit Fackeln herein, heult und brüllt nicht, juhu, nein, sich selbst und ihrem Gehalt stolz vertrauend tritt sie auf, und obwohl ich weiß, was ich bin, trag ich doch nicht hoch den Busch. Zwei- und dreimal bring ich euch nie einen Witz und täusch euch nicht. Bin euch nagelneue Sujet vorzuführen stets bedacht, witzige Figuren und keck, keine je der andern gleich. Stieß ich nicht den mächtigen Mann, Kleon, mächtig auf den Bauch, doch ich trat, sobald er im Staub lag, nicht mehr auf ihm herum. Andre, seit Hyperbolos sich einmal eine Blöße gab, trampeln auf dem ärmlichen Kerl stets und seiner Mutter rum. Eupolis vor allen, er schleppt seinen Marikas herein, schmählich. Ein gewendeter Rock, meine Ritter, dumm verhunzt. Nebenbei, dem Kordax zulieb, ein versoffnes altes Weib, die stahl er dem Phrynichos, wo sie das Ungeheuer frisst. Gleich drauf kommt Hermippos und macht auch was auf Hyperbolos. Auch die andern werfen sofort als sich auf Hyperbolos, und mein Gleichnis äffen sie nach, wie man Äl im Trüben ficht. Nein, wer solche Stümper belacht, dessen Beifall wünsch ich nicht. Aber wenn das sinnige Spiel meiner Mus euch Freude macht, dann für alle Zeiten erscheint ihr als Männer von Geschmack. Erster Halbchor. Zeus, den Erhabenen, ruf ich zuerst, mächt'ger Fürst der Götter, o schau gnädig auf unsern Reigen, dich auch, gewaltger, der du den Dreizack schwingst und die Erd und das salzige Meer mächtig erschütterst und aufwühlst, Vater der Menschen, auch dich, den Gepriesenen, himmlischer Äther, Ernährer von allem, was atmet, dich auch, Rosselenker, der du rings in leuchtende Gluten die Welt tauchst, unter Göttern und Sterblichen hochgefeiert und strahlend. Chorführerin, jetzt, ihr wohlweisen Männer, bitten wir euch um Gehör. Unrecht tut ihr uns, wir müssen euch verklagen vor euch selbst. Mehr als alle andern Götter segnen wir doch eure Stadt. Gleichwohl bringt ihr nie zum Opfer weder Trank noch Speis uns dar. Uns, die wir euch treu beschirmen, immer wenn im Unverstand ihr beschließet auszurücken, donnern oder regnen wir. Neulich, als den gottverhaßten paphlagonischen Gerber ihr auserkoren euch zum Führer, runzelten wir gleich die Stirn, schnitten grimmige Gesichter, Blitz und Donner sprühten wir, und es trat der Mond aus seiner Bahn. Die Sonne zog zurück in sich selbst den Docht der Lampe und erklärt euch rundheraus, dass sie keinen Strahl euch sende, wenn euch Kleon kommandiert. Dennoch nahmt ihr ihn zum Feldherrn, denn man sagt, verkehrter Rat sei in eurer Stadt zu Hause. Dumme Streiche, die ihr macht, werden aber durch der Götter Huld zum Besten stets gekehrt. Dieser Fall auch kann zum Vorteil sich euch wenden, hört mich an. Wenn ihr Kleon, den bestochnen Schuft, den überwiesenen Dieb, an dem Kragen packt und unters Holz ihm niederdrückt den Kopf, dann, trotz eurer vielen Böcke, wird zurück ins alte Gleis alles kehren und zum Besten euch und eurer Stadt gedeihn. Zweiter Halbchor. König Apollon, Delia, hoch auf dem zyntischen Felsenhorn thronend, erschein, o erhör uns, du auch, o Selge, im goldnen Tempel, prangend zu Ephesos, wo dich verehrt lydischer Jungfrauen Andacht. Komm, o Beschirmerin unserer Burg und Stadt, Pallas Athene, gewaltige Ägis bewährte, du auch, der auf Parnassos Höhen schwärmt und im Kreise der delphischen Frauen unter flammenden Fackeln beim Tanz strahlt, o komm, Dionysos, Chorführerin. Als wir uns zur Reise fertig machten, hier zu euch herab, gab Selene, die uns eben traf, uns diesen Auftrag mit. Grüßen lässt sie schön die Bürger und Verbündeten Athens, doch sie sei euch ernstlich böse, dass ihr sie so schlecht belohnt, sie, die so reelle Dienste augenscheinlich euch erwies und an Fackeln nur euch jeden Monat eine Drachme spart. Wenn die Leut am Abend ausgehen, sagen sie zum Sklaven, Bursch, Fackeln brauchst du nicht zu kaufen, heut ist prächt'ger Mondenschein, anderer Dienste zu geschweigen. Dennoch habt auf ihre Tag ihr nicht pünktlich Acht und werft sie durcheinander kunterbunt. Darum lesen ihr die Götter ein Kapitel jedes Mal, wenn sie nach der alten Rechnung zählend kommen und kein Fest treffen und um Schmaus und Opfer schnöd geprellt nach Hause gehen. Denn am Tage, wo ihr opfern solltet, richtet, foltert ihr. Wenn wir Götter aber einen Fasttag haben, etwa wenn wir um Memnon trauern oder um Sarpedon, opfert ihr Wein und lacht und scherzt. Drum haben wir auch dem Hyperbolos, der Amphiktyonenbote heuer war, vom Haupt den Kranz, wir die Göttinnen gerissen. Merken soll er sich's fortan, dass man seine Lebenstage nach dem Mondlauf ordnen soll.